Deutschlandfunk Soundcheck. Mary schnallt sich einen Gummipenis um. Stiliden 3 aus Yokohama, sagt sie und massiert den Schaft. Milch spritzt quer durchs Zimmer. Sieh zu, dass diese Milch da keimfrei ist. Häng mir bloß nicht irgendeine grässliche Kuhkrankheit an. Sowas wie Milzbrand oder Rotz oder Maul und Klauenseuche. In Chicago habe ich immer die Transvestiten-Lizzi gemähmt, hatte einen Job als Kammerjäger, habe mich als Mann an hübsche Jungs rangemacht und mich von ihnen schlagen lassen. Ein richtiger Genuss. Später habe ich mir dann so einen Kit gegriffen und gefügig gemacht mit Überschall-Judo, das mir ein alter lesbischer Zen-Mönch beigebracht hat. Ich habe ihn gefesselt, habe ihm die Klamotten mit einem Rasiermesser runtergefetzt und dann habe ich ihn mit Stiliden 1 gepimpert. Hat mir mein ganzes Wanzenpulver vollgespritzt. So froh war der, dass ich ihn nicht kastriert habe. Was ist aus Stiliden 1 geworden? Den hat mir eine ruppige Lesbe mitten durchgebrochen. Sowas von Scheidenmuskulatur habe ich noch nie erlebt. Die konnte sogar einen Bleirohr verbiegen. Und das war nur einer von den Tricks, die sie drauf hatte. Und Stiliden 2? So ist das und so steht das geschrieben in dem Roman oder in der Novelle Naked Lunch von William S. Burrow. Und nach diesem Begriff Stiliden, der nichts anderes gewesen ist in dieser Novelle oder diesem Roman als ein Penis aus Stahl, hat sich eine Band genannt. Eine Band, gegründet in New York Ende der 60er. Und wir hören in diesem Soundcheck Musik von dieser Band Steely Dan. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. We'll be right back. Dan von der ersten LP aus dem Jahre 1972. Can't Buy a Thrill hieß die LP damals in dem Jahr 1972. Vorne auf dem Cover von Can't Buy a Thrill ein recht buntes Cover. Links in der Ecke war ein großer Mund zu sehen. Dem Mund hing ein rot-gelb-blau-grüner Zahnpastastreifen aus dem Mund. Über dem Mund noch ein Zahnpastastreifen. Eine Frau geht aus dem Bild. Sie trägt Sandalen, ein langes gelbes Kleid. Aber das Zentrale dieses Fotos oder dieser Montage, das sind eigentlich die Prostituierten, die vor ihren Hauseingängen stehen und auf Kundschaft warten. Ein Bild, das in Paris vielleicht aufgenommen worden ist oder im Norden des afrikanischen Kontinents. Denn sowohl in Paris als auch im Norden des afrikanischen Kontinents, in Tanga, hat William S. Burroughs gelebt. Und dieser Auszug eben aus seiner Novelle The Naked Lunch, ich bin mir nicht mehr sicher, ob die in Tanga geschrieben worden ist. Er hat anderes in Tanga geschrieben. Aber möglicherweise ein Verweis auf das Leben von William S. Burroughs. Denn warum sich Steely Dan genannt haben, das ist bis heute relativ unklar. Es passte möglicherweise in die Zeit, die Beschäftigung mit der sogenannten Beat Generation, also mit Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William S. Burroughs und so weiter und so fort. Die Übersetzung, die ich eben vorgelesen habe, die Übersetzung aus dem Englischen, ist einem Buch entnommen, das vor einigen Jahren bei 2001 erschienen ist. William S. Burroughs, Junkie, auf der Suche nach Jage, Naked Lunch und Nova Express. Das sind die Geschichten, die in diesem Buch auftauchen. Diese Übersetzung ist von Karl Weisner angefertigt und sie hat sich an das Original gehalten. Eine andere Übersetzung von The Naked Lunch aus den 60er Jahren, als das Buch in der Bundesrepublik erschienen ist, relativ bereinigt, relativ harmloser. Da geht diese besagte Stelle so: Mary schnallt sich einen Gummipenis an, der stählerne Dan aus Yokohama, sagt sie, und streichelt den Schaft. Milch spritzt durchs Zimmer. Dann kommt ein Absatz und dann kommt Mary unten am Ende noch einmal auf Steely Dan zurück. Sie legt eine Platte auf, metallischer Kokain-Bebop, dann fettet sie den Apparat ein, schiebt die Beine des Jungen über seinen Kopf und arbeitet sich mit einer Reihe von Korkenzieherbewegungen ihrer beweglichen Hüfte und so weiter und so fort. Dieses Buch von William S. Burroughs ist oft dem Pornografieverdacht ausgesetzt gewesen. Das ist relativ dummes Zeug. William S. Burroughs hat in dieser Ausgabe von 2001 ein Nachwort geschrieben, in dem heißt es: Der Junk-Virus. Es geht um einen bzw. um mehrere Junkies in The Naked Lunch, bzw. es geht letztendlich um ihn, um seine Erfahrungen als Drogenkonsument. Und er hat nun wahrlich alle Drogen ausprobiert, die es auf dieser Welt gibt, in früheren Jahren wohlgemerkt. Der Junkvirus ist heute weltweit das Gesundheitsproblem Nummer 1. Da sich Naked Lunch mit diesem Gesundheitsproblem befasst, ist das Buch notwendigerweise brutal, obszön und abstoßend. Krankheit wird oft als ekelhaft empfunden und die Schilderung von Einzelheiten ist nichts für schwache Mägen. Manche Passagen, die man als pornografisch bezeichnet hat, wurden in Wirklichkeit als Traktat gegen die Todesstrafe verfasst, in Anlehnung an Jonathan Swifts modest proposal. Sie sollen die Todesstrafe als das bloßstellen, was sie ist. Ein obszöner, barbarischer und widerwärtiger Anachronismus. Der Lunch, der nackt serviert, soll wie immer Ernüchterung auslösen. Und wie wir wissen, gibt es in den USA die Todesstrafe nach wie vor, zumindest in den meisten Staaten. Es gab mal eine Zeit der Liberalität in den USA unter Jimmy Carter. Da war sie abgeschafft, dann wurde sie wieder eingeführt und in 32 Staaten wird sie noch immer vollstreckt. Zurück zu Steely Dan, zu der Band 1972. Donald Fagen, Walter Becker, das waren wohl die Steely Dan waren, die ganzen Jahre hinüber, die es sie gab. 1972 auf diesem Album war es eine richtige Band. Walter Becker, Bass und Gesang, und Donald Fagen, Piano, elektrisches Piano und Gesang. Und dann waren noch dabei Jeff Skunk Baxter, ein Gitarrist, Danny Diaz, ein weiterer Gitarrist, Jim Hodder, der Schlagzeuger, und David Palmer, der sang, der viele, viele Titel dieser ersten LP Can't Buy a Thrill gesungen hat. Wir hören einen weiteren Titel von dieser LP, und dieser Titel heißt Midnight Cruiser, und dort singt der Schlagzeuger Jim Hodder. Midnight Cruiser, Steely Dan. Bye. Peanut Cruiser auch das als Song von ihrer ersten LP kennt, By a Thrill. Als diese erste LP 1972 erschien, überschlug sich die Kritik. Da war etwas kurios von Amerikas Tanzband Alternative zu Slade im Rolling Stone, im US-amerikanischen Rolling Stone zu lesen, in Deutschen gab es noch nicht. Grateful Dead mit bösen Vibrationen, schrieb Robert Christgau. Der Unilever-Konzern unter den Rockbands schrieb Sounds London, die definitive Großstadtmusik Sounds in Hamburg. Die erschienen damals in Hamburg. Richtig war, dass Fagen, Becker und ihre anderen Musiker. Ja, was haben sie gemacht? Dass sie alles gemacht haben und das ganze Spektrum von Jazz und Reggae bis zum Dead Folk Rock, von der Band Nostalgie bis zur Beatles-Melodik und zum Harmoniegesang à la Crosby, Stills, Nash & Young eingebaut haben. Das hatten sie mit ihrer ersten LP mit Can't Buy a Thrill tatsächlich getan. Die beiden, die hatten sich in New York kennengelernt, hatten schon vorher Musik zusammen gemacht. Eine LP erschien dann wesentlich später, die nicht doll war, das kann man wohl durchaus behaupten, die mit Can't Buy a Thrill relativ wenig zu tun hatte, also mit diesen musikalischen Facetten, mit dieser Kühle, mit diesem Facettenreichtum und der Intelligenz von Can't Buy a Thrill. Dann hatte sie einen Produzent nach Los Angeles geholt und in Los Angeles in den Studios dort oder in einem Studio, da erstand dann Can't Buy a Thrill. Diese Platte ist so toll, dass man sie im Grunde genommen ganz spielen kann. Deswegen hören wir auch zumindest noch zwei Stücke. Das erste von Can't Buy a Thrill, das nächste von Can't Buy a Thrill. Das heißt Brooklyn Owes the Charmer Under Me, Steely Dan. A face we all have seen. piece of something that you think is gonna last. Well, you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand. The things you think are precious, I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? You've been telling me you're a genius since you were 17. In all the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Das war kein Jazz, den Walter Becker und Donald Fagen doch so gerne mochten. Das war ein richtiges Rock'n'Roll-Stück und Gitarre spielte Elliot Randall in diesem Stück Reeling in the Years, Steely Dan 1972. Einen Song von dieser LP hören wir noch, einen mehr als die eben angekündigten zwei, nämlich die Ballade. Die Ballade, die gleich das zweite Stück auf der LP auf Seite A war. Dirty Work hieß diese Ballade. David Palmer, der damalige Sänger, singt. Und nun ja, eine traurige Geschichte. Dirty Work geht darum, dass eine Person sich an die andere wendet und um Hilfe bittet oder um Hilfe sucht und diese Hilfe abgelehnt wird mit der Begründung: I don't wanna do your dirty work again. Steely Dan, Dirty Work. Time times are hard. You're afraid to pay the fee, so you find yourself somebody who can do the job for free. When you need a bit of loving, 'cause your man is out of town, that's the time you get me running, and you know I'll be around. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. I don't wanna do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. Light the candle, put the lock upon the door. You have sent the maid home early, like a thousand times before. Like the castle in his corner, in a medieval game, I foresee terrible trouble, and I stay here just the same. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. I don't wanna do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work, oh Steely Dan und Dirty Work, das ist der letzte Titel von ihrer ersten LP, Can't by a Thrill Done, erschien. Das nächste Album ein Jahr später. Zwischendurch hatten sie eine Tour gemacht und diese Tour verlief fürchterlich. Denn sie verlief deshalb fürchterlich, da sie kaum in der Lage waren, ihren ausgetüftelten Studioklang, ihren ausgetüftelten Studio-Sound auf die Bühne zu bekommen. Es war quasi unmöglich und der Sänger David Palmer verließ die Band daraufhin und die zweite LP aus dem Jahr 1973, Countdown to Ecstasy, die entstand denn zu fünft. Zu fünft Danny Diaz, Jeff Skunk Baxter, Walter Becker, Jim Howder und Donald Fagen. Und diese zweite LP ging möglicherweise noch einen Schritt weiter, was den Einfluss der Jazzmusik von den beiden Masterminds Walter Becker und Donald Fagen anging. Ein Song zuerst von dieser zweiten LP, der Countdown to Ecstasy LP. Washington Zoo. travels as the facts unravel, I found this to be true. While the poor people sleeping, keep the shade on the light. While the poor people sleeping, all the stars come out at night. While the poor people sleeping, keep the shade on the light. While the poor people sleeping, all the stars come out at night. They got the steely satin t-shirts, and for the coupe de grace, they're outrageous, honey. Let me tell you, while the poor people sleeping with the shade on the light, while the poor people sleeping, all the stars come out at night. While the poor people sleeping with the shade on the light, while the poor people sleeping, all the stars come out at night. Steely Dan und Showbiz Kids von der LP, ihrer zweiten LP Countdown to Ecstasy aus dem Jahr 1973. David Palmer, wie gesagt, hatte die Band vergessen ganz bestimmt nicht. Er gründete eine andere Band, eine Band mit dem Namen Big Waku. Diese Band machte auch sogar zwei LPs. Ich kenne sie nicht, und Steely Dan machten eben ohne ihn weiter. Hinten auf dem Cover von Countdown to Ecstasy waren sie abgebildet im Studio. Diese fünf verbliebenen Herren ganz hinten in der Ecke. Walter Becker, ein damals relativ noch junger Mann, er ist 1950 geboren, also war er 1973 23 Jahre alt. Ein relativ junger Mann mit langen Haaren und einer Sonnenbrille und einem recht breiten Gesicht, und vorne rechts im Bild Donald Fagen, schmal. Er war 48 geboren, ist also 25 gewesen, auch lange schwarze, ein wenig gekräuselte Haare. Und neben Donald Fagen Jeff Skunk Baxter, der Gitarrist, der ein bisschen komisch, kann man nicht sagen, aber ganz besonders aussah. Er hatte Cowboy-Schuhe an, ein Muscle-T-Shirt, Jeans und ebenfalls längere Haare, einen Mittelscheitel und einen ganz enormen Bart, einen ganz enormen Oberlippenbart. Und Jeff Skunk Baxter, dieser wunderbare Gitarrist, der dann anschließend nach dieser LP zu den Doobie Brothers ging. Wer weiß warum. Und noch einen Song von dieser LP, Countdown to Ecstasy, und der Song heißt My Old School. I did not think the girl could be so rude. hear you are singing a song of the past. I see no tears. I know that you know it may be the last for many years. You'd gamble or give anything to be in with the better hand. But how many friends must I have to begin with to make you laugh? Will you still have a song to sing when the razor boy comes and takes your fancy things away? Will you still be singing it on that cold and windy day? Titel von der CD, von der LP, Verzeihung, von der LP Countdown to Ecstasy. Und dieser Titel, der hieß Razor Boy. Das ist die Lieder in 1973. Und dann erschien das Album, mit dem sie dann endlich einen Hit hatten, einen richtigen Hit. Zwar hatten sich ein paar Songs, allen voran Do It Again und Reelin' in the Years, auch schon in den Hitparaden, in den US-amerikanischen, platziert. Aber dann erschien ein Album, was ihnen eine Nummer 4 Platzierung bringen sollte. Pretzel Logic hieß dieses Album. Doch zuerst von Pretzel Logic einen anderen Song. Und dieser Song, der heißt Any Major Dude, Steely Dan. I never seen you looking so bad, my funky one. Tell me that your super fine mind has come undone. Any major dude with half a heart surely will tell you, my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there no more. Any major dude will tell you. Any major dude will tell you. Have you ever seen a squawk's tears? Well, look at mine. The people on the street have all seen better times. heart surely will tell you, my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there no more. Any major dude will tell you. Any major dude will tell you. You can't hide from what's inside of you. Any major dude with half a heart surely will tell you, my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there no more. Any major dude will tell you. Any major dude will tell you. Any major dude will tell you. Major Dude will tell you, Steely Dan 1974. Natürlich auch dieser Song, wie alle ihre Songs, geschrieben von Donald Fagen und Walter Becker. Und zum ersten Mal hatten sie bei Pretzel Logic, bei diesem Album, auf dessen Cover-Vorderseite ein Brezelverkäufer abgebildet war. Ich nehme an, im Central Park in New York, Hot Brezels, 15 Cent, bei dem also dieser Brezelverkäufer abgebildet war, obwohl in New York, obwohl das Album in Los Angeles, wie alle anderen Alben auch, produziert worden sind. Bei dieser LP hatten sie zum ersten Mal sehr viele Studiomusiker dabei, sehr viele Gastmusiker. Vorher, da waren Victor Feldman dabei gewesen oder Ray Brown oder Rick Derringer, der Gitarrist, und diesmal war es eine ganze Anzahl. Michael Omarjian, Jim Gordon, Jeff Porcaro, David Page, Chuck Rainey, Dean Parks, Victor Feldman wieder, Ernie Watts und Wilton Felder von den Crusaders. Und bis zu den Nachrichten noch einen Titel von diesem Album, nicht den Hit, sondern einen anderen, und der heißt Barry Town. Noch einmal Steely Dan. Deutschlandfunk.